촬영해 Mitglied des Präsidiums des Politbüros, stellvertretender Vorsitzender des ZK der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DEVJK, der als Leiter der Partei und Staatsdelegation der DEVJK zur Teilnahme an den Trauerfeierlichkeiten zum Ableben des höchsten Führers der kubanischen Revolution, Fidel Castro Ruz, die Republik Kuba besucht, traf am 30. November im Gebäude des Staatsrates Salvador Antonio Valdés Mesa, Mitglied des Politbüros des ZK der KP Kubas und stellvertretenden Vorsitzenden des Staatsrates der Republik Kuba. Der koreanische Delegationsleiter richtete ihm herzlich das Trostwort von Genossen Kim Jong-un, dem Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DEVJK und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee an Raul Castro Ruz, den ersten Sekretär des ZK der KP Kubas, Vorsitzenden des Staats- und Ministerrates der Republik Kuba aus. Im Namen der Kommunistischen Partei und des Volkes Kubas sprach Salvador Antonio Valdés Mesa Dank dafür aus, dass Genosse Kim Jong-un zum Tod von Fidel Castro Ruz in der Botschaft Kubas in der DEVJK kondolierte und der Republik Kuba die Partei und Staatsdelegation der DEVJK schickte.